Oh, aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören, das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Gerade lief noch das Nachtprogramm und jetzt begrüße ich euch hier im Morgenmagazin der Freien Radios auf Radio Korax auf der 95,9, Radio Blau in Leipzig, Coloradio in Dresden, für ganz Sachsen online beim Rundfunkkombinat, Radio Swupfort in Frankfurt oder auf DAB+ und bei Radio Unerhört Marburg auf der 90,1 und auf DAB+ oder im Livestream. Am Mikro für euch heute Morgen Gunnar. Ja, was haben wir denn heute Feines für euch im Angebot? In Stunde 1 geht es um die Themen Freundschaft und Einsamkeit. Die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax sprach darüber mit dem Psychotherapeuten und Buchautor Wolfgang Krüger sowie Elke Schilling, Vereinsgründerin von Silbernetz, einem Telefonangebot für einsame Menschen ab 60. In der nächsten Stunde gibt es für euch eine erste Runde mit Veranstaltungstipps. Danach hören wir ein Gespräch der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax über das heute und morgen stattfindende Nachtentfalter-Symposium des Netzwerk Musikveranstaltende Halle e.V. Wie wird die Zukunft der Musikkultur in Halle? Zum Ende der zweiten Stunde geht es hier dann in einem Beitrag um Public-Private Partnerships, also wenn staatliche Institutionen mit der Privatwirtschaft zusammenarbeiten. Die Sendung Moneycracy auf Radio Korax ist kritisch der Frage nachgegangen, wie sinnvoll solche Partnerschaften eigentlich sind. Und gegen 9.30 Uhr spreche ich dann hier mit dem Politikwissenschaftler Jan Ratje vom Center for Monitoring, Analyse und Strategie, kurz CEMAS, über das Milieu der ReichsbürgerInnen und SelbstverwalterInnen. Er plädiert dafür, das Phänomen des verschwörungsideologischen Souveränismus von ReichsbürgerInnen dem Rechtsextremismus zuzuordnen. Vor wenigen Tagen erschien dazu ein Fachartikel von Jan Ratje in der Zeitschrift Aus Politik und Zeitgeschichte. Und bevor wir jetzt gleich zu den Nachrichten rennen, rennen wir gemeinsam erstmal in den Tag mit Moby und Run-On. Sounds so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar. Hey. Go tell that midnight rider. Hey. Tell the gambling, rambling backslider. Tell him God Almighty gonna cut him down. He might run on for a long time. Run on, ducking and dodging. Run on, June, for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might throw your rock. Hide your hand, yeah. Work in the dark with your fellow men. Yeah. Show us God made you rich and poor. You're gonna reap just what you sow. You might run on for a long time. Run on, ducking and dodging. Run on, June, for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might run on for a long time. Run on, ducking and dodging. Run on, June, for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might run on. Trying to make a date with a neighbor's wife. Brother, let me tell you, just as sure as you're born, you better leave that woman alone. Go tell that lonesome liar. Hey. Go tell that midnight rider. Hey. Tell the gambling, rambling backslider. Tell the God Almighty gonna cut him down. You might run on for a long time. Run on, ducking and dodging. Run on, June, for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might. Let me tell you, God. nobody gonna cut you. Hier die Nachrichten für Freitag, den 21. November. Der Bericht einer unabhängigen Kommission wirft der früheren Regierung Großbritanniens unter dem damaligen Premierminister Boris Johnson schwere Versäumnisse im Umgang mit der Corona-Pandemie vor. Das berichtet Tagesschau.de. Laut dem Bericht seien Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu spät ergriffen worden. Demnach hätte ein vorgezogener Lockdown im März 2020 23.000 Todesfälle verhindern können. Der Bericht empfiehlt eine Ausweitung der wissenschaftlichen BeraterInnengruppe der britischen Regierung, eine Reform der Entscheidungsstrukturen bei Notfällen sowie eine verbesserte Öffentlichkeitskommunikation zu getroffenen Maßnahmen und deren möglichen Folgen. In Großbritannien starben über 200.000 Menschen an Covid-19. Damit gilt das Vereinigte Königreich als eines der Länder in Europa mit einem der tödlichsten Pandemieausbrüche. Die Untersuchungen zum Regierungshandeln seien noch nicht abgeschlossen. Premierminister Keir Starmer wolle den Bericht nun sorgfältig prüfen. Die AfD reichte seit 2020 mehr als 7.000 sicherheitsrelevante Anfragen in deutschen Landesparlamenten ein. Das ergibt eine Analyse des Spiegel von mehr als 100.000 Drucksachen. Besonders viele der Anfragen wurden in den Bundesländern Thüringen, Bayern und Sachsen gestellt. Die AfD stellte dabei seit 2020 deutlich mehr kleine Anfragen mit sicherheitsrelevanten Bezügen in den Landtagen als alle anderen Parteien. Thürings Innenminister von der SPD, Georg Mayer, hatte der Partei kürzlich verdächtigt, kritische Infrastruktur in Deutschland im Interesse Russlands auszuforschen. Die AfD dementierte die Vorwürfe Mayers. Die Einkommensungleichheit und Armutsquote in Deutschland erreichen einen neuen Höchststand laut einem aktuellen Bericht der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI. Das berichtet ND aktuell. Laut dem WSI-Bericht vom November habe die Einkommensungleichheit für die zuletzt verfügbare Erhebung des sozioökonomischen Panel im Jahr 2022 einen Höchstwert eingenommen. Einen deutlichen Anstieg zwischen den Jahren 2010 bis 2022 gab es auch bei den Menschen, die in Armut leben, so der Bericht des gewerkschaftsnahen WSI. Auch hier werden neue Rekordwerte für 2022 ermittelt, bei einer relativ stabil bleibenden Quote an reichen Menschen und einer bröckelnden Mitte. Wie die Entwicklungsorganisation Oxfam zudem gestern laut Spiegel berichtete, soll das Vermögen von Milliardären in G20-Staaten im vergangenen Jahr um 2,2 Billionen US-Dollar gewachsen sein. Das entspräche einem Anstieg von rund 14% innerhalb eines Jahres. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts müssen Asylunterkünfte von der Polizei künftig wie Wohnraum behandelt werden. Das berichtet ND aktuell. Geklagt vor dem Gericht in Karlsruhe hatte ein abgelehnter Asylbewerber aus Guinea mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte und dem Verein Pro Asyl. Die Polizei hatte die Wohnung des Klägers ohne Durchsuchungsbefehl mit einem Rambock aufgebrochen, um diesen nach Italien abzuschieben. Das Bundesverfassungsgericht hob damit ein früheres Urteil des Bundesverwaltungsgerichts auf, das in dem Vorgehen der Polizei keine Durchsuchung gesehen hatte. Die Karlsruher RichterInnen stellten dagegen nun klar, dass es grundsätzlich einer richterlichen Genehmigung bedarf, wenn Unklarheiten über den Aufenthaltsort des Gesuchten bestehen. Eine Ausnahme davon wäre nur möglich, wenn Gefahr im Verzug bestehe, die bei geplanten Abschiebungen üblicherweise nicht vorhanden sei. Und hier noch eine bundeslandbezogene Meldung aus Thüringen. Ein Abschlussgutachten für den Thüringer Landtag identifiziert 10 Todesfälle politisch rechts motivierter Gewalt. Das meldet MDR Thüringen. Von den 10 im Gutachten festgestellten Todesfällen rechter Gewalt sei bislang lediglich einer offiziell als rechte Gewalt anerkannt. Das Gutachten empfiehlt die Anerkennung der 9 zusätzlichen Todesfälle durch den Freistaat. Thürings SPD-Innenminister Georg Mayer stellte das Gutachten gestern dem Landtag vor, das im Jahr 2018 von der rot-rot-grünen Landesregierung beauftragt wurde. Die Opferberatungsstelle ESRA begrüßte das Gutachten und forderte die Anerkennung der Todesfälle bis Ende des Jahres als Zeichen von Verantwortung und Solidarität. Die linken Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuß bezeichnete den Schritt als längst überfällig. Und hier noch einmal alle Nachrichten im Kurzüberblick. Der Bericht einer unabhängigen Kommission wirft der früheren Regierung Großbritanniens unter dem damaligen Premierminister Boris Johnson schwere Versäumnisse im Umgang mit der Corona-Pandemie vor. Die AfD reichte seit 2020 mehr als 7000 sicherheitsrelevante Anfragen in deutschen Landesparlamenten ein. Die Einkommensungleichheit und Armutsquote in Deutschland erreicht einen neuen Höchststand laut einem aktuellen Bericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts müssen Asylunterkünfte von der Polizei künftig wie Wohnraum behandelt werden und ein Abschlussgutachten für den Thüringer Landtag identifiziert 10 Todesfälle politisch rechts motivierter Gewalt. Und abschließend noch das Wetter. Die polare Meeresluft gelangt unter Zwischenhocheinfluss. Meist ruhiges Frühlingswetter, Frühwinterwetter mit verbreitetem Nachfrost und örtlicher Glätte. Meist heiter bis wolkig. Und heiter und wolkig geht es jetzt weiter mit den Gorillas und 19-2000, dem Soulchild Remix. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes. To keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got gorillas in a happy mood. Keeping my groove on. Watching a fake betrayal, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. We're all the same, no matter how we've grown. Colors of our skin, defections in our bones. There's one thing we share, everyone everywhere. We're all alone. We're all alone. 'Cause everyone is fundamentally lonely. Whether you chose science or a church. Because we're scared, some of us make pairs, and some are still on the search. And everyone is fundamentally lonely, so here's some daily advice. You're in pain, everyone feels the same, so just be nice. What do you lose when life's already the worst? Leave a bigger tip with the guy in line first. We're all lonely, pay for his coffee, pick up that trash. Even though it's not your trash. But everyone is fundamentally lonely. Sometimes it comes out as rage. Screaming in a store, they're lonely at the core. So be calm when you engage. And everyone is fundamentally lonely. I'm not saying sacrifice. Lend some support at the airport. They won't kill ya to be nice. Success

forth. The hands of the many must join as one, and together we'll cross the river. Sun. Big up at a lini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one. Pussifer mit The Humbling River und zuvor hörten wir, jetzt gerade hörten wir Al-Jay mit Left Hand Free. Es ist 8 Uhr und ihr hört das Morgenmagazin der Freien Radios auf Radio Korax in Halle, Radio Blau in Leipzig, bei Coloradio in Dresden, beim Rundfunkkombinat für ganz Sachsen, Radio Swoport in Frankfurt oder und last but not least Radio Unerhört in Marburg. Einen schönen guten Morgen an alle Zuhörenden. Am Mikro für euch heute Gunnar. In dieser Stunde hört ihr eine erste Wagenladung unserer Veranstaltungstipps und gegen 8.30 Uhr gibt es ein Interview der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax zum Nachtentfalter-Symposium in Halle, das heute beginnt. Wie sieht die Zukunft der Musikkultur in Halle aus? Und gegen Ende der Stunde hört ihr dann einen Beitrag der Radio Korax-Sendung Moneycracy zu Public-Private Partnerships. Was, wenn staatliche Institutionen mit dem privaten Sektor zusammenarbeiten, macht das alles

Wir haben meist ruhiges Frühwinterwetter mit verbreitetem Nachfrost und örtlicher Glätte, meist heiter bis wolkig. Und hier sind für euch jetzt musikalisch Pure Reason Revolution mit Deus Ex Machina. Vielleicht wünscht man sich bei manchen Nachrichten ja auch einen Gott, der aus der Maschine kriecht. Revolution, revolution, and a bunch of be my love. Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet. Wir kommen zu den Veranstaltungen und Terminen. Den Anfang macht Halle. Am Samstag ab 19 Uhr macht die Redaktion Common Voices von Radio Korax Rabatt im Rabatz am Galgenberg 4 in Halle. Dann heißt es nämlich ran an die Open Decks. Von 19 bis 22 Uhr gibt es eine Open Deck Session zum selber DJen und von 22 bis 2 Uhr morgens gibt es noch mehrere Closing DJ Sets. Die Veranstaltung ist ein Safe Space für BIPOC und Menschen mit Migrationserfahrung. Rassismus, Sexismus, blöde Sprüche und Hate sind nicht erwünscht. Kommt also gern vorbei ab 19 Uhr. Am Samstag im Rabatz am Galgenberg 4 zu den Open Decks von Common Voices. Und wir schauen nach Leipzig. Ihr seid Flinter und produziert Musik, Podcasts oder Radiobeiträge oder wollt euch da endlich heranwagen oder findet Audacity einfach mega langweilig. Heute von 15 bis 19 Uhr bietet Radio Blau in Leipzig in der Paul-Gruner-Straße 62 einen Workshop für Flinter Audio Editing für Reaper. Reaper ist eine Musikbearbeitungssoftware und funktioniert für Windows, macOS und Linux. Ihr könnt einfach eure Laptops mitbringen und bekommt die Software dann installiert. Zeit für Fragen und für ein gemeinsames Ausprobieren. Anmelden könnt ihr euch noch unter direktsignal@radioblau.de. Und in Leipzig erwartet euch heute außerdem um 20 Uhr in den Kammerspielen eine Lesung und Gespräch mit und von Anna Lux und Jonas Brückner zu ihrem Buch Neongrau 1989 und ostdeutsche Erfahrungsräume im Pop. Die Historikerin Anna Lux und der Kulturwissenschaftler Jonas Brückner gehen auf Spurensuche im Osten der Umbruchsjahre 1989 und 1990. Über Freiheiten und Verluste, Zugehörigkeit und Ausgrenzung, Jugend und Gewalt, ländliche Räume und Geschlechterverhältnisse. Heute um 20 Uhr in den Kammerspielen Leipzig Neon Grau. Eintritt auf Solidarbasis für 15, 12 oder 8 Euro. In Dresden gibt es heute um 19 Uhr in der Kosmotik in der Martin-Luther-Straße 13 eine Filmvorführung des Dokumentarfilms Rosa Winkel und die Behandlung von Homosexualität durch die Nazis. Ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2014 über medizinische Experimente an homosexuellen Menschen in Konzentrationslager, die von einem dänischen Arzt durchgeführt wurden. Nach dem Krieg fand er Zuflucht in Argentinien, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1965 lebte, so die Veranstaltenden. Eine Vorführung von Quartierer in Zusammenarbeit mit dem Side-by-Side LGBT Filmfestival. Der Film ist in Spanisch und Englisch mit englischen und russischen Untertiteln, heute um 19 Uhr in der Kosmotik in Dresden. Wir richten mal unsere Ohren auf Berlin. Heute um 18 Uhr findet in der Silvio-Meyer-Straße in Berlin eine Mahnwache für den heute vor 33 Jahren ermordeten Antifaschisten Silvio Meyer statt. Die Mahnwache ist Teil des Antifa-Aktionswochenendes in Berlin unter dem Titel »Kein Vergeben, kein Vergessen«. Der Rapper Pyro One soll vor Ort live auftreten. Und im Zusammenhang mit dem Aktionswochenende gibt es in Berlin am Samstag ab 14 Uhr auf dem Vorplatz des Bahnhof Lichtenberg ein Konzert mit anschließender Demonstration gegen Nazi-Treffpunkte, Rassismus und soziale Ausgrenzung in Gedenken an alle Opfer rechter Gewalt. Um 14 Uhr gibt es das Konzert unter anderem mit Nausicaa und Kalaschnikow. Die Demonstration beginnt ab 15.30 Uhr am Samstag in Berlin am Vorplatz des Bahnhof Lichtenberg. Thank you. Mitfordhead und Thom Yorke, Ego. Ein sensationeller Song, und vor wenigen Tagen gab es auch eine große medial-musikalische Sensation. Zwei Musikstücke wurden jetzt neu dem Komponisten Johann Sebastian Bach zugeordnet, und kurz darauf hat auch der humoristische Musiker oder musikalische Humorist, je nach Gusto, Scott Hühnercrisp, ebenfalls nach eigenen äußerst zuverlässigen Angaben ein neues und bisher unbekanntes Werk vom in Leipzig im Jahr 1750 verstorbenen Komponisten Johann Sebastian Bach entdeckt. Hören wir also rein in diese brisante Neuentdeckung von Scott Hühnercrisp. Ich bin Johann Sebastian, ich schreibe Musik auf, die mir durch den Kopf geht, la la la la la la. Johann Sebastian, ja, das bin ja ich. Johann Sebastian, ja, das bin ja ich. Ich bin Johann Sebastian, ich schreibe Musik auf, die mir durch den Kopf geht, la la la la la la. Johann Sebastian, ja, das bin ja ich. Johann Sebastian, ja, das bin ja ich. Ich bin Johann Sebastian, ich schreibe Musik auf, die mir durch den Kopf geht, la la la la la la. Ja, das bin ja ich. Johann Sebastian, ja, das bin ja ich. Ein Herzschlag nur für mich und die, die bei mir sind. Augen auf, schaut euch das an. Wer dafür keine Tränen hat, wird morgen. Yeah.

Es ist rot, er ist jetzt mein Patient, denn er hat sich in eine Sackgasse rein entwickelt. Und ich bin seine Rettung, doch es wird schwer. Phase, ist es nur eine Phase? Wann ist wieder Normalität in seiner Nase? Ist es nur eine Phase? Wann ist wieder Normalität in seiner Nase? Ist es nur eine Phase? Wann ist wieder unangekündigte Kontrolle? Taschentuch ist voll, doch der Schleim ist nicht der Schleim, also negativ. Ich hab Smith, and I will slap you if you do not listen to Radio Parks 95.9. We'll be right back. 90s Disco-Feeling hier im Morgenmagazin der Freien Radios mit The Prodigy und No Good Start a Dance. Ja, bevor es jetzt gleich zu einem Beitrag über Public-Private Partnerships geht, also wenn der Öffentliche mit dem privaten Sektor zusammenarbeitet, geht es hier weiter mit einem kleinen musikalischen Break. Wir gehen in den Metalcore mit Bring Me the Horizon und Can You Feel My Heart? vehicle from San Francisco. Self-driving vehicle from San Francisco. Powered lightweight, customized pink wash, green wash, screen wash, digitized air powered GPT sport mode, night vision upgraded, downsized mega mother's day edition, premium and optimized equipped for facial recognition, updated, reimagined, integrated, in condition, fully loaded, automatic, authorized, autocratic. Grandson mit Autonomous Delivery Robot von seinem neuen Album aus dem aktuellen Jahr 2025. Und 2025 ist auch das Jahr der Allmende-Frage nach 500 Jahren Bauerkrieg und zugleich das Jahr der Kürzungen, sei es in der Kultur, im Sozialen oder auch in öffentlichen Behörden. Ein Jahr, in dem es sich lohnt, jedenfalls von Seiten des Staates, sich Gedanken ums Outsourcing von Verantwortlichkeiten und öffentlichen Aufgaben zu machen. Insbesondere, wenn dabei unterschiedliche Privatbetriebe um einen Auftrag wetteifern und ihre Preise senken, um möglichst die eigenen Chancen zu steigern. Eine perfide Zusammenarbeit, die sich so oder so ähnlich nicht erst seit diesem Jahr ereignet. Ein anschauliches Beispiel für solche Public-Private Partnerships sind Krankenhäuser. In der Finanzwelt werden Krankenhäuser als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts angesehen, die nicht selten in wirtschaftliche Kooperationsverträge mit Privatanbietern treten, also in unserem Krankenhausbeispiel mit Subunternehmen, die zum Beispiel KrankenpflegerInnen beschäftigen. Mehr zu den Chancen, aber auch Risiken einer Public-Private Partnership sowie ein paar Best Practices zeigt uns jetzt der folgende Beitrag aus dem aktuellsten Folge der Radio Korax-Sendung Moneycracy. Public-Private Partnership, also öffentlich-private Partnerschaft, beschreibt einen Ansatz, bei dem staatliche Aufgaben oder öffentliche Bedürfnisse von einem privaten Unternehmen oder einer Gruppe von Firmen übernommen und ausgeführt werden. Der Staat oder die Behörden definieren dabei die grundsätzliche Zielsetzung und wie das Endergebnis aussehen soll. Die ausführenden Unternehmen bewerkstelligen die konkrete Planung und die Realisierung des Vorhabens. Wieso kam es zu solchen Konstrukten? Zum einleitenden Verständnis soll zunächst betrachtet werden, was als staatliche Aufgaben im Allgemeinen angesehen wird. Hier kommen die einzelnen Gesellschaftsformen zu unterschiedlichen Ergebnissen. In einer liberalen Ausgestaltung, wie sie vor allem in den angelsächsischen Ländern zu finden ist, werden dem Staat nur wenige zentrale Aufgaben zugeordnet, die über die Kernelemente eines modernen nationalstaatlichen Gemeinwesens hinausgehen. Neben Landesverteidigung und innerer Sicherheit sind dies vor allem Infrastruktur und zentrale Elemente der sogenannten Daseinsvorsorge. Zu dem letzten Begriff gehören Bereiche der Gesundheitsfürsorge, der Wasser- und Energieversorgung, des Katastrophenschutzes sowie eine soziale Grundabsicherung. Wie weit der Staat hier direkt tätig wird, wird in den einzelnen Gesellschaften unterschiedlich definiert. Von einer reduzierten staatlichen Grundversorgung, wie sie in den USA üblich ist, reicht die Spanne über moderate Ausgestaltungen wie in der BRD bis hin zu weitgehenden staatlichen Aktivitäten wie in Frankreich oder den skandinavischen Staaten. In einem weitreichenden Sozialstaatsmodell, wie es historisch in den Benelux-Ländern und auch in Schweden üblich war, übernahm der Staat von der Wiege bis zur Bahre eine sehr umfassende Sicherung, aber auch Steuerung der Lebensläufe der Bürgerinnen. Auf den ersten Blick wird man einer weitreichenden staatlichen Fürsorge kaum widersprechen wollen. Allerdings zeigt die geschichtliche Erfahrung, dass der Staat in der konkreten Realisierung der einzelnen Aufgaben häufig ineffektiv agiert und das Ergebnis in ungünstigem Verhältnis zu den aufgewendeten gesamtgesellschaftlichen Mitteln steht. Diese häufige und offenbar schwer zu korrigierende Problematik hat vielfältige Ursachen. Zunächst ist der Staat ja kein natürliches, handlungsfähiges Subjekt, sondern ein Konstrukt, in dem Staatsorgane und in der Folge Staatsbedienstete Aufgaben übernehmen. Die geschaffenen Ministerien, Behörden oder staatlichen Betriebe weisen fast naturgesetzlich einen erheblichen bürokratischen Überbau mit zahllosen Hierarchien auf. Ausgeprägte Top-Down-Muster mit zentralisierten Entscheidungsebenen weit weg von der eigentlichen operativen Ebene prägen staatliche Strukturen zur Daseinsvorsorge weltweit. Gleichzeitig unterliegen staatliche Dienstleistungen im Allgemeinen keiner Konkurrenz. Das zentrale Moment des Wettbewerbs, welches zur Verbesserung und Innovation führt, fehlt. In der Preisgestaltung sind staatliche Angebote ebenfalls ohne Konkurrenz, weshalb sie in der Regel sehr teuer sind. Dies fällt nicht unmittelbar auf, weil viele Leistungen des Staats zur Daseinsvorsorge nicht direkt zu bezahlen sind, sondern über Steuern finanziert werden. Dennoch zahlen die BürgerInnen den Preis, allerdings weniger transparent, da nicht die unmittelbare Inanspruchnahme mit einer Gebühr oder zumindest einem Preisticket versehen ist. Der Staat bezahlt seine Leistungen, indem er den BürgerInnen Jahr für Jahr mit immer mehr Steuern schröpft. Auch der geplante Bundeshaushalt 2026 wird abermals 20 Milliarden mehr umfassen wie der Rekordhaushalt 2025. Und die Bundesrepublik wird 2026 die Staatsquote von 50% überschreiten, was in klassischer Analyse der Staatsökonomie als problematisch gilt. Pro Bürgerin gibt der deutsche Staat rund 20.000 Euro aus. Und rein rechnerisch zahlt jeder vom Säugling bis zum Greis auch 19.500 Euro Steuern und Abgaben. Das Defizit weist auf ein weiteres Problem staatlichen Wirtschaftens hin. Die Staaten geben weltweit und seit vielen Jahrzehnten mehr aus, als sie einnehmen. Die Regierungen und damit die BürgerInnen wirtschaften und leben auf Pump. Etwas, was dauerhaft kein privates Unternehmen könnte. Oft wird darin gar kein Problem erkannt. Im Gegenteil ist die defizitäre Gestaltung vieler Bereiche der Daseinsvorsorge sogar ein zentrales Argument dafür, Aufgaben dem Staat zuzuschreiben. Weil Felder wie Gesundheit oder Bildung nur sehr schwer wirtschaftlich dargestellt werden können, soll es der Staat machen, weil bei dem ist es egal, dass es unwirtschaftlich und defizitär ist. Diese Betrachtungsweise, welche besonders in der linken Ecke des politischen Spektrums viele Anhänger hat, übersieht nonchalant, dass die Kosten eben doch anfallen. Krankenpflegekräfte und Lehrerinnen wollen bezahlt werden, Gesundheitsinfrastruktur erhalten und modernisiert werden und die Schulen angemessen ausgestattet sein. Das kann nur mit dem Geld der Bürgerin geschehen. Der Staat hat kein eigenes, das er für solche noblen Zwecke einfach mal in den Topf werfen könnte. Und so kann eben auch die Bahn nicht kostendeckend arbeiten, beziehungsweise die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen nur zu höheren Preisen befriedigt werden, wenn sie staatlich ist. Die Staatsbahn bezahlen auch immer die Bürgerin, es ist niemand anders da. Nur wird das Geld eben nicht am Ticketautomat, sondern zum Beispiel über die Mehrwertsteuer bei jedem Lebensmitteleinkauf oder eigentlich noch besser bei der Einkommensteuer mit eingezogen. Hinzu kommt, wie erwähnt, der Umstand, dass der Staat beständig mehr ausgibt, als er einnimmt. Diese ständigen Defizite bleiben nicht folgenlos, denn auch Staaten müssen für ihre Schulden Zinsen bezahlen. Tatsächlich werden diese Zinsforderungen jedoch nicht vom Staat oder den Herrschenden, sondern von uns, den Bürgerinnen, beglichen. In nicht wenigen Ländern macht diese Zinslast bereits einen bedeutenden Anteil am jährlichen Haushaltsbudget aus. Die Bürgerinnen müssen also mit ihrem Geld die Zinsen für das Missmanagement der staatlichen Strukturen zahlen und die Taschen reicher Geldgeber füllen. Zu allem Übel ist auch die Qualität der staatlich erbrachten Leistungen oft zweifelhaft. Ohne Konkurrenz und effektive Kontrollen neigen diese Strukturen zu selbstgefälligem Stillstand. Als negatives Extrembeispiel können die früheren realsozialistischen Gesellschaften dienen, bei denen eine kleine Machtklicke darüber entschied, wie die Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigt werden sollten. Das Ergebnis bestand in den 5 Jahrzehnten realsozialistischer Existenz aus einer bescheidenen Versorgung, die das Niveau marktwirtschaftlicher Ansätze in fast allen Bereichen weit verfehlte. Aber auch in der sogenannten sozialen Marktwirtschaft der aktuellen Bundesrepublik ist das Vergnügen mit den staatlichen Angeboten selten ungetrübt. Wer Kunde bei der Agentur für Arbeit ist oder mit der Staatsbahn fahren muss, wird schwerlich Loblieder auf diese staatlichen Unternehmungen singen. Aus diesen Erfahrungen wurde vielfach der Schluss gezogen, dass der Staat selten der geeignete Unternehmer für seine eigenen Aufgaben ist und dass diese vielleicht besser an privatwirtschaftliche Ausführende delegiert werden. Noch stärker aber als das eben erörterte Moment ruft seit Jahrzehnten eine knappe Haushaltslage nach Neuerungen in der Gestaltung und Finanzierung. Große Projekte konnten wegen fehlender Mittel oder auch fehlender Expertise immer seltener realisiert werden. In Deutschland bestehen inzwischen Zweifel, ob die zuständigen politischen Strukturen, also Bund, Länder oder Kommunen, überhaupt noch größere Infrastrukturprojekte erfolgreich in Angriff nehmen können. Auftritt Public-Private Partnership. Wie schon in der Bezeichnung zu erkennen ist, kommen diese Ansätze ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum, in dem es insgesamt üblicher ist, Aufgaben dem privaten Sektor zu überlassen oder sie dorthin zu übertragen. In einer solchen öffentlich-privaten Partnerschaft gibt der Staat die Grunddaten des Projektes vor und überlässt die Ausführung privaten Firmen. Oft gibt es dabei einen führenden, die Koordination übernehmenden Partner, zum Beispiel das ausführende Architekturbüro bei einem Bauvorhaben. Diese kann dann den Subkonzessionären mit Teilarbeiten beauftragen, welche wiederum weitere Unteraspekte weitervergeben können. Es ist offensichtlich, ein derartig komplexes System erfordert eine genaue Aufsicht und Evaluation, um nicht im kompletten Chaos zu enden. Ein wesentlicher Aspekt besteht häufig darin, dass die Konzessionäre während der Erstellung Kosten vorstrecken und dafür nach Fertigstellung des Projektes über einen definierten Zeitraum oder auch dauerhaft die Einnahmen bekommen. Ein solches Vorgehen bietet sich besonders bei Verkehrsprojekten wie Straßen, Brücken oder Eisenbahnen an. Weltweit bekannte Projekte konnten nur durch eine derartige Vorfinanzierung durch private Firmen ermöglicht werden. Wichtige Leuchtturmprojekte in Afrika, wie das größte Windkraftwerk des Kontinents oder das große moderne Gaswerk Nigerias, wurden so verwirklicht. In Asien sind die Neu-Delhi Metro und der neue Hafen von Colombo in Sri Lanka herausragende Beispiele für ein derartiges Finanzierungsmodell. Die knappen Kassen vieler Schwellenländer lassen die Finanzierungsmöglichkeiten über Public-Private Partnerschaften besonders attraktiv erscheinen. Auch in Deutschland kommen seit rund 3 Jahrzehnten zunehmend bei großen Vorhaben entsprechende Ansätze zum Tragen. Bekannte Projekte sind die Elbharmonie, die Flughäfen in Berlin und München, der Tunnelbau in Lübeck oder auch der Autobahnausbau der A7. Die genannten Beispiele zeigen auch, dass dieser Ansatz nicht immer zum gewünschten Ergebnis führt. Eigentlich besteht die Hoffnung, dass private Vorfinanzierung und Ausführung zu einer schnelleren und effizienteren Umsetzung der Projekte führt. Elbharmonie und Berliner Flughafen zeigen, dass oft genau das Gegenteil eintritt. Die Fertigstellung verzögerte sich um viele Jahre und die Kosten explodierten, sodass die geplanten Budgets um das Mehrfache überschritten wurden. Die Dramen um Elbharmonie und Berliner Flughafen waren in so negativer Weise spektakulär, dass sie weltweit das Image Deutschlands in Mitleidenschaft zogen. Immerhin können Hamburger Bürgerinnen nun Musik im Bewusstsein genießen, dass ihnen ihre Stadtführung das teuerste Konzerthaus der Welt beschert hat. Tatsächlich sind öffentlich-private Partnerschaften bei Großprojekten keinesfalls unproblematische Selbstläufer, sondern erfordern präzise Planung, ständige penible Kontrolle und Evaluation. Das Beispiel Berlin zeigte, in welches Chaos schlecht definierte Zuständigkeiten, fehlendes Controlling und unzureichende Verantwortungsübernahmen führte. Bei der Elbharmonie kam überzogene und unrealistische Planung seitens der Politik hinzu. Innerhalb der in einem solchen Konstrukt bestehenden Dynamik hatten die Konzessionäre zunächst nicht das Bedürfnis, die Auftraggeber mit der Unmöglichkeit der Umsetzung zu konfrontieren. Schließlich wollten sie den Auftrag ja erhalten. Krasse Management- und Governance-Fehler der Behörden wie in Hamburg und Berlin lassen berechtigte Zweifel aufkommen, ob die Behördenstrukturen mit solchen Projekten angemessen umgehen können. Auch scheinen deutsche Akteure zentrale Grundprinzipien einer Public-Private Partnership noch wenig verinnerlicht zu haben. In den angelsächsischen Ausformungen ist eine Risikoübernahme und Kostenverantwortung durch die privaten Firmen grundsätzlicher Baustein des Arrangements, während in den genannten Beispielen jeweils das Land, also die Bürgerin, auf den explodierenden Kosten sitzen bleiben. Aber um nicht nur die deutschen Planer und Verantwortlichen dumm dastehen zu lassen, sei erwähnt, dass das weltweit größte Projekt dieser Art, die Renovation der Londoner U-Bahn, mit bislang aufgelaufenen Kosten von 44 Milliarden Dollar so krachend scheiterte, dass es mittlerweile verstaatlicht werden musste. Kosten sparen und die Ausgaben auf einen längeren Zeitraum strecken, diese Versprechen haben viele der großen Public-Private-Unternehmungen nicht einhalten können. Ein anderer, eher inhaltlich kritischer Aspekt von Public-Private-Partnerships sind jene Bereiche, in denen der Staat sehr spezielle Aufgaben delegiert, wie zum Beispiel Bau und Betrieb eines Gefängnisses. Bürgerinnen über langere Zeit einzusperren, ist nicht nur gesellschaftsethisch hinterfragbar, es erzeugt auch enorme Kosten. Rund 4 Milliarden Euro lässt es sich der deutsche Staat kosten, seine Übeltäter hinter Gefängnismauern zu bessern. Das Einsperren ist Ländersache, weshalb also die Bundesländer in Zeiten knapper Kassenlage händeringend nach Alternativen suchen. Die scheinbare Rettung naht wie so oft aus dem gelobten Land jenseits des Atlantiks. In den USA werden Millionen Gefangene in meist privat betriebenen Gefängnissen untergebracht. Über schlecht entlohnte Zwangsarbeit erwirtschaften sie dort nicht nur die Kosten für ihre Bestrafung, sondern auch einen Gewinn für die Betreibergesellschaften. Auf dieser sehr fragwürdigen Basis ist in den USA, wo mit großem Abstand weltweit die meisten Strafgefangenen einsitzen, eine ganze Gefängnisindustrie entstanden. Soweit ist es in Deutschland erfreulicherweise noch nicht gekommen, aber die Justizvollzugsanstalt Hünsfeld in Hessen leistet gerade Pionierarbeit als Public-Private-Partnership-Unternehmen. Das Konzept der öffentlich-privaten Partnerschaft hat auf den ersten Blick eine Menge Charme. In Zeiten knapper Budgets wirkt die Möglichkeit, große Teile der Kosten auf private Konzessionäre auszulagern, sehr verlockend. Allerdings hat dies gerade bei Großprojekten viele Tücken und es scheint nicht genügend Expertise in Politik und bei den Behörden zu geben, solche Unterfangen zu überwachen und angemessen zu administrieren. Teilweise wurde das Fiasko schon bei der unvollständigen und bewusst viel zu optimistischen Planung angelegt und stellt kein spezifisches Problem einer öffentlich-privaten Partnerschaft dar. Großprojekte wie beispielsweise das Neverending Mammutprojekt Stuttgart 21 entstehen weniger wegen des tatsächlichen öffentlichen Bedarfs, sondern zu Ruhm und Ehre der Entscheiderinnen. Würde die Öffentlichkeit realistisch im Voraus darüber informiert, was der Narzissmus der Herrschaftselite die Bevölkerung kostet, würde kaum ein derartiges Projekt verwirklicht werden. Entsprechend werden die Kosten klein gerechnet und die Annahmen sind nicht mehr optimistisch, sondern eher illusionär zu nennen. Die Konzessionäre oder auch einfach die beauftragten Firmen haben wenig Impuls, sich den Lügenmärchen zu verweigern, weil sie fast immer die unvermeidlichen Mehrkosten nicht selbst tragen müssen, sondern eben mehr Geld verdienen, wenn es teurer wird. Seit Menschengedenken ruinieren die Herrschenden ihre Länder mit Prunkbauten und Verschwendungssucht. Die Seiten der Geschichtsbücher sind voll davon. Ändern lässt sich diese Verschwendung nicht über Public-Private Partnership, sondern dadurch, dass die Bedürfnisse und deren Befriedigung von jenen definiert werden, die sie bezahlen, den Bürgerinnen. Dezentrale basisdemokratische Entscheidungen über notwendige Projekte würden quasi von Minute 1 dem Faktor Bezahlbarkeit und das gesunde Verhältnis von Aufwand und Resultat beinhalten. Unter solchen projektdienlichen Bedingungen könnte dann Public-Private Partnership durchaus ein brauchbares Modell darstellen, um große Unterfangen zu finanzieren. Eine Einordnung, was Public-Private Partnerships sind, wo die Vorteile und Risiken dieses Konzepts liegen und warum viele Großprojekte weltweit immer mehr auf das Konzept zurückgreifen. Aus der aktuellsten Folge der Radio Korax-Sendung Moneycracy, Kritik an staatlichen Handeln ist wichtig. Wie aber ist es, wenn der Staat so sehr abgelehnt wird, dass man sich in verschwörungsideologische Gefilde zurückzieht und die Existenz des Staates, in dem man lebt, leugnet? Gegen 9.30 Uhr spreche ich hier mit dem Politikwissenschaftler Jan Ratje, der dafür plädiert, das Phänomen des verschwörungsideologischen Souveränismus von ReichsbürgerInnen dem Rechtsextremismus zuzuordnen. Was genau heißt jetzt aber hier? Ihr hört natürlich das Morgenmagazin der Freien Radios auf Radio Korax in Halle, Radio Blau in Leipzig, Coloradio in Dresden, beim Rundfunkkombinat für ganz Sachsen, Radio Swupfort in Frankfurt-Oder und bei Radio Unerhört Marburg. Am Mikro für euch heute Gunnar. Dire Straits mit Money for Nothing. Und Hand hoch, wer Lust hat auf einen sehr, sehr langen, progressiven Rocksong. Ich sehe hier nur eine Hand, die nach oben geht. Das passt. Hier ist auch nur eine Person im Studio. Und deswegen hören wir jetzt Dream Theater mit Home. Thank you.

Ihr hört das Morgenmagazin der Freien Radios. In 5 Bundesländern, darunter in Sachsen und Brandenburg, kam es am Dienstag zu Razzien gegen eine Gruppe aus der Szene der ReichsbürgerInnen. 6 Männer und 2 Frauen im Alter zwischen 34 und 78 Jahren sollen in großem Umfang diverse unechte Urkunden gedruckt und verkauft haben, berichtet MDR Sachsen. Währenddessen läuft auch der Prozess am Oberlandesgericht Frankfurt am Main gegen eine mutmaßliche ReichsbürgerInnen-Terrorgruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß weiter. Ein Blick auf die ReichsbürgerInnenbewegung lohnt sich also, findet auch Jan Ratje. Er ist Politikwissenschaftler und Senior Researcher beim Center for Monitoring, Analyse und Strategie, kurz CEMAS. Vor wenigen Tagen erschien in der Fachzeitschrift Außenpolitik und Zeitgeschichte sein Artikel Verschwörungsideologischer Souveränismus und Rechtsextremismus. Darin argumentiert er dafür, das Phänomen des verschwörungsideologischen Souveränismus von ReichsbürgerInnen dem Rechtsextremismus zuzuordnen. Darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Einen schönen guten Morgen, Herr Ratje, und vielen Dank für Ihre Zeit. Schönen guten Morgen. Um zu Beginn vielleicht etwas Klarheit über die Begrifflichkeiten zu bekommen, Sie reden in Ihrem Artikel auch etwas allgemeiner von einem souveränistischen Milieu. Da gibt es offensichtlich 2 relevante Unterscheidungen, nämlich zwischen ReichsbürgerInnen und SelbstverwalterInnen. Was zeichnet denn diese beiden aus? Was unterscheidet sie und wo gibt es da Überschneidungen? Die Begrifflichkeiten, die Sie gerade genannt haben, entstammen eigentlich dem Repertoire der Verfassungsschutzbehörden. Die haben zuerst diese Unterscheidung zwischen Reichsbürgern und Selbstverwaltern vorgenommen als zumindest vormalige Selbstbeschreibung aus diesem Milieu. Dazu zählen sie dann auch immer noch Menschen, die sich vor allen Dingen auf ein vermeintliches Naturrecht beziehen. Ich würde eine andere Definition wählen. Ich würde sagen, das ist ein sehr spezifisch deutscher Blick auf dieses Phänomen. Also Reichsbürger sind diejenigen, die versuchen, ein deutsches Reich in den Grenzen etwa des Kaiserreichs vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs wiederherzustellen oder auch des nationalsozialistischen Deutschen Reichs oder eines Deutschen Reichs vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und Selbstverwalter sind diejenigen, die ebenfalls die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen, delegitimieren würden und sich in eine Art Selbstverwaltung in Form von Erklärungen begeben würden. Das prominenteste Beispiel aus der Vergangenheit ist sicherlich das Königreich Deutschland von Peter Fitzek. Und ich würde hier eine andere Unterscheidung wählen. Ich würde den Begriff wählen verschwörungsideologischer Souveränismus als eine allgemeinere Kategorie, die nicht so stark fixiert ist auf die freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland oder auch auf bestimmte nationalspezifische Gruppierungen wie etwa Reichsbürger, sondern würde es weiterfassen. Und da würde ich verschwörungsideologischen Souveränismus als Sammelbegriff vorschlagen für solche Phänomene auch transnational in der Betrachtung. Und darunter würde ich verstehen eine Resouveränisierung von Individuen oder dem Volk gegen die bestehende Gesellschaftsordnung vornehmen zu wollen, die als Instrument einer globalen Verschwörung identifiziert wird. Sie plädieren in Ihrem Beitrag für die Fachzeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte dafür, das Phänomen des verschwörungsideologischen Souveränismus von ReichsbürgerInnen dem Rechtsextremismus zuzuordnen. Bevor wir aber darauf eingehen, was ist unter der Bezeichnung verschwörungsideologischer Souveränismus zu verstehen? Sie haben es schon so ein bisschen erläutert, aber was gehört da noch dazu? Sie haben da schon ein bisschen was genannt. Genau, also wie gesagt, ich hatte ja die Definition jetzt gerade schon angeführt. Vielleicht, um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, würde ich noch dieses Milieu in konkret 4 idealtypische Submilieus unterteilen. Zum einen sind das traditionell organisierte extrem rechte Reichsbürger seit dem 8. Mai 1945, die versuchen, ein nationalsozialistisches deutsches Reich wieder handlungsfähig zu machen und die aus dieser Perspektive die Bundesrepublik Deutschland als illegal oder auch als Konstrukt der alliierten Besatzungsmacht zu bekämpfen. Dann Gruppierungen, die seit den 1980er Jahren, der Mitte der 1980er Jahren existieren und in der Traditionslinie eines Reichskanzlers Wolfgang Ebels stehen, der dann eine bestimmte Traditionslinie von Reichsregierungen ausgebildet hat, die nicht unmittelbar einen Bezug haben zu traditionellen extrem rechten Organisationen, etwa Parteien. Und dann lässt sich eine dritte Gruppierung identifizieren, sezessionistische, individuelle oder Gruppensouveränistinnen nenne ich diese Gruppierung, die nicht unmittelbar ein deutsches Reich wieder handlungsfähig machen wollen, sei es jetzt das Kaiserreich oder sei es die Weimarer Republik oder sei es das Deutsche Reich im Nationalsozialismus, sondern die eher auf andere Art und Weise versuchen, eine vermeintliche Resouveränisierung von sich oder der Eigengruppe wiederherzustellen. Und als vierte Kategorie, auch verbunden eher so mit der ersten, wären dann neurechte Souveränistinnen. Was spricht jetzt aus Ihrer Sicht dafür, die Ideologie des Milieus der ReichsbürgerInnen, also den verschwörungsideologischen Souveränismus, dem Bereich des Rechtsextremismus zuzuordnen? Naja, meine Ausgangslage war zunächst mal die, dass gerade auch Verfassungsschutzbehörden immer wieder schreiben, dass es nur einen geringen Anteil an rechtsextremen Ideologieelementen und Individuen innerhalb dieses Milieus gibt. Das steht vor allen Dingen in Verfassungsschutzberichten, aber auch in anderen, vor allen Dingen stark normativen Texten, die sich mit dem Milieu auseinandersetzen. Und meist wird gesagt, wird das in Verbindung gebracht mit einer ideologischen Heterogenität des Milieus, die es schon sehr unüberschaubar machen würde. Also meist wird dann angeführt, dass es abweichende Ideologieelemente gäbe. Manchmal werden anarchistische, aber auch sozialistische aufgezählt oder auch monarchistische. Bei den ersten beiden abweichenden Ideologieelementen gibt es allerdings meist keine Belege und es wird aber auch nicht deutlich gemacht, inwiefern quantitativ oder qualitativ diese vermeintlich anarchistischen oder sozialistischen Bestrebungen innerhalb dieses Milieus eine Bedeutung besitzen im Vergleich zu den anderen Elementen, die dort aufzeigbar sind. Und dann gibt es aber auch noch eben den Vorwand, dass starke esoterische Elemente vorhanden sein würden. Und ich würde argumentieren, zum einen, dass gerade auch ein Rückbezug auf die Monarchie innerhalb der extremen Rechten eine verbreitete Form sein kann. Auch eine explizite Abgrenzung vom Nationalsozialismus muss nicht notwendigerweise bedeuten, dass die Ideologie nicht Teil einer extrem rechten ideologischen Familie sein kann. Und auch die Esoterik bildet eher eine Art Brücke, weil es auch eine starke extrem rechte Traditionslinie der Esoterik gibt, die man dann auch stark innerhalb dieses Milieus sehen kann, die auch eng verbunden ist dann mit antisemitischen Vorstellungen. Ein weiterer Punkt, der angeführt wird, ist meist auch, dass Ungleichwertigkeitsvorstellungen keine bedeutende Rolle spielen würden, die dann aber als maßgebliches Merkmal einer extrem rechten Ideologie angesehen werden. Das würde ich sonst soweit auch teilen, zumindest die Vorstellung, dass Ungleichwertigkeitsvorstellungen bzw. Ungleichheitsvorstellungen Teil der politischen Rechten sind und einer extremen Rechten auch eng verknüpft mit ihr. Und man sieht aber, dass innerhalb dieses Milieus diese Vorstellungen durchaus existieren bei verschwörungsideologischen Souveränistinnen. Beispielsweise, wenn es darum geht, wer überhaupt deutsche Staatsbürgerin, deutscher Staatsbürger sein darf. Also da stellt sich dann die Frage, was passiert mit all denjenigen, die eingebürgert worden sind in der Bundesrepublik Deutschland, die vielleicht nicht Vorfahren haben, die schon seit 5, 6 Generationen im Deutschland leben oder auf diesem Gebiet. Und gleichzeitig zeigen sich auch Ungleichwertigkeitsvorstellungen in den antisemitischen Vorstellungen oder auch in Abwertungen von Frauen oder LGBTQ-Plus-Communities, denen eben nicht die gleichen Rechte gesprochen werden sollen. Jetzt hat es bei Ihnen ja schon so angeklungen, ReichsbürgerInnen werden ja bei den meisten Ämtern für Verfassungsschutz in Deutschland nicht dem Rechtsextremismus zugeordnet, sondern als eigenständiges extremistisches Phänomen aufgeführt. Woran liegt das? Welche Gründe sehen Sie dafür, dass dort dass diese Einordnung so entsprechend stattfindet? Na, grundsätzlich kann ich eigentlich nur spekulieren, weil ich da keine tiefen Einblicke habe, wie diese Kategorisierung vonstatten geht. Was sich aufzeigt, ist, dass in der Vergangenheit, wenn man sich die Verfassungsschutzberichte mal anschaut, durchaus Reichsbürgergruppierungen auch immer noch in dem Bereich extreme Rechte gelistet worden sind, die später dann an anderer Stelle als eine Art Extremismus sui generis dann aufgezählt werden. Und das ist für mich nicht so ganz zu 100% nachvollziehbar, warum man diese Abtrennung gemacht hat. Was auffällig geworden ist, ist, dass gerade auch die extrem rechte Traditionslinie, die einen großen Einfluss auf dieses Milieu ausgeübt hat, sei es in ideologischer Hinsicht, aber auch was bestimmte Behauptungen angeht, die entstammen traditionell organisierten extrem rechten Reichsbürgern und ziehen sich hindurch in dieses gesamte Milieu mit hinein. Sie wurden dort zuerst formuliert und auch diese bestimmte SchlüsselakteurInnen dieses Milieus bilden auch die SchlüsselakteurInnen innerhalb des Gesamtmilieus. Das heißt, was hier vorgenommen wird, gerade auch von Seiten genommen wird von Seiten Verfassungsschutzbehörden, ist eine Abspaltung dieser Traditionslinie. Die wird zwar immer mal wieder noch aufgezählt, aber meist wird der Beginn dessen, was als Reichsbürger und Selbstverwalter aufgefasst wird, eben mit Mitte der 1980er Jahre verortet, dann oder zeitlich festgelegt mit der ersten Regierung oder Pseudoregierung von Wolfgang Ebel. Jetzt würde ich gerne mal auf die wissenschaftliche Seite gucken, nochmal genauer. In Ihrem Artikel beschreiben Sie auch so Schwierigkeiten in der Forschung, wenn es jetzt um das souveränistische Milieu geht. Was macht denn die Forschung für Extremismus- und RechtsextremismusforscherInnen im Fall des souveränistischen Milieus so schwierig und was bräuchte es, um ein detaillierteres Bild der Bewegung, ich nenne es jetzt mal Bewegung, nicht der ganz korrekte Begriff, aber ein detaillierteres Bild zu erhalten? Also grundsätzlich steht man vor der Herausforderung, dass durchaus eine Form von Heterogenität, aber auch ein Zulassen von individueller, von einem individuellen Zusammenstellen von einzelnen Ideologieelementen dort möglich ist, aus dem breiten Spektrum extrem rechter, verschwörungsideologischer oder esoterischer Weltordnungsvorstellung. Das heißt, und gleichzeitig gibt es auch einen relativ niedrigen Organisationsgrad innerhalb des Milieus. Das macht es dann besonders schwierig, gerade eine Vielzahl von Einzelpersonen oder Kleinstgruppen zu kategorisieren. Das heißt, es braucht eine Erfassung da dann von öffentlichen Äußerungen über eine gewisse Zeit hinweg, die auch immer wieder reevaluiert werden müssen, weil sich gerade in diesem Milieu auch zeigt, dass hier eine gewisse Dynamik und Offenheit existiert, auch neue Elemente in das eigene ideologische Repertoire mit aufzunehmen und zu integrieren. Das haben wir beispielsweise ab 2018 gesehen, in dem von Reichsbürgern gezielt QAnon-Verschwörungsideologie-Elemente genutzt worden sind. Also das ist eine Verschwörungsvorstellung aus den USA, der zufolge Donald Trump gekommen sei, um in den USA den Deep State, also vorgeblich satanistische, pädophile Eliten zu bekämpfen und damit dann die USA zu befreien. Und diese Erzählung wurde aber dann von Reichsbürgern auch auf Deutschland erweitert und adaptiert. Und auch hier wurde dann, und das war der besondere Clou etwa, wurde dann eine positive Identifikation ermöglicht mit den vermeintlichen Besatzungstruppen aus den USA in Deutschland. Sie waren also nicht mehr die bösen Besatzer, sondern auf einmal eben Teil der Befreiung. Und das hat man dann eben auch während der beispielsweise Querdenken-Proteste gesehen oder auch, wenn es jetzt um das Ermittlungsverfahren gegen die mutmaßliche Gruppe Reuss geht. Auch hier wurden diese Elemente dann integriert. Das bildet eine Herausforderung. Gleichzeitig braucht es Definitionen, die auch den Dynamiken dieses Milieus, die ich ja gerade umrissen habe, dann gerecht werden können. Und eine weitere Herausforderung, gerade auch scheint mir das bei Verfassungsschutzbehörden der Fall zu sein, ist die Identifikation von kodierter und chiffrierter Sprache, der sich auch die Schlüsselpersonen innerhalb dieses Milieus bedienen, um sich neue Milieus zu erschließen. Das heißt, dort wird Antisemitismus oder auch extrem rechte Vorstellungen nicht offen formuliert zum Teil, sondern in Codes und Chiffren verpackt, die dann Stück für Stück im Nachgang im Teil eines Erwachungsprozesses dann auch von den Individuen selbst entschlüsselt werden können oder dann auch in eher hinter verschlossenen Türen dann entschlüsselt werden. Also da geht es dann nicht mehr um die globalen Eliten, sondern da sagt man dann recht offen, dass es sich um die Juden handelt, die die Weltverschwörung gegen die Deutschen durchführen würden. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es schwierig ist, die relevanten Textdokumente beispielsweise dieses Milieus zusammenzuführen, da hier auch eine große Vielzahl von Texten existiert, die zusammengestellt werden müssten und weil dieses Milieu eher aus einer nicht gesellschaftlich mehrheitsfähigen Position kommt, hat sich die Kommunikation auch auf unterschiedlichste, gerade auch soziale Plattformen im digitalen Raum verlagert, wo dann die unterschiedlichsten Behauptungen geteilt werden. Das heißt, das sind große Herausforderungen, der sich eine Forschung zu diesem Thema stellen muss, besonders bei diesem Milieu. Abschließend, Sie haben ja jetzt schon einige der, ich würde auch sagen, extrem verschwörungsideologischen Narrative genannt, die im Milieu herumgeistern. Dazu passend, der Journalist Jonas Wagner hat Anfang November in einem Kommentar in der FAZ davor gewarnt, Mitglieder der Bewegung als des Milieus als verrückt abzustempeln. Wie blicken Sie in dieser Hinsicht auf das Milieu und auch auf den gesellschaftlichen Diskurs dazu? Ja, ich beobachte dieses Milieu jetzt schon seit über 10 Jahren und da lässt sich durchaus nachvollziehen, dass gerade auch die Ermittlungsbehörden dieses Milieu durchaus ernst nehmen, was ja auch dann dieses sehr große Ermittlungsverfahren gegen die mutmaßliche Gruppe Reuss dann auch aufgezeigt hat. Im Rahmen der breiteren Gesellschaft ist es leider immer noch so, dass zum Teil eben auch auf diese auch bewusst genutzten selbstverharmlosungsstrategischen Momente aus diesem Milieu eingegangen wird, indem eben behauptet wird, die Leute seien psychisch krank oder verrückt oder indem man sich doch immer noch auch über Menschen aus diesem Milieu lustig macht. Ich denke, das hat sich aber in den letzten Jahren auch gewandelt, aber es gibt vereinzelte öffentliche Beiträge, die leider immer noch behaupten, das seien eigentlich nur durchgeknallte Spinner, die man nicht ernst nehmen müsse. Und leider verdeutlicht sich dann aber doch immer mal wieder auch, dass diese Menschen eben, weil sie einer Verschwörungsideologie anhängen, auch Gewalttaten zugeneigt sind, weil in diesem Verschwörungsdenken ein Manichäismus enthalten ist. In der Vorstellung von verschwörungsideologischen SouveränistInnen gibt es eine bösartige Weltverschwörung, die letztlich darauf abzielt, das deutsche Volk und sie als Deutsche zu vernichten, und dagegen müsse man sich gewaltsam in letzter Instanz zur Wehr setzen. Sagt Jan Ratje, er ist Politikwissenschaftler und Senior Researcher beim Center für Monitoring, Analyse und Strategie, kurz CEMAS, in einem Fachbeitrag für die wissenschaftliche Zeitschrift Aus Politik und Zeitgeschichte plädiert er dafür, das Phänomen des verschwörungsideologischen Souveränismus von ReichsbürgerInnen dem Rechtsextremismus zuzuordnen. Herr Ratje, vielen Dank für Ihre Zeit und vorab schon mal ein erholsames Wochenende wünsche ich. Danke, ebenso. Bullshit, it's tragic, yeah, that's it. You said fuck this, I said fuck that. We stood together, we said, well, what you mean that? They are the millionaires, so we are broke. They make a statement, well, it's gotta be a joke. They drive a limousine, but we ride a bike. They own the factory, but we're on strike. Say, against big fish, throwing cocktails, yeah, eat this. You're all stupid, we're not joking. Well, we'll change it, this gun is smoking. They are the millionaires, so we are broke. They make a statement, well, it's gotta be a joke. They drive a limousine, but we steal a bike. They own the factory, but we're on strike. Say, auntie, auntie. sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet. Eine neue Runde. Wir kommen zu den Veranstaltungen und Terminen Teil 2 im Morgenmagazin der Freien Radios. Heute um 15 Uhr beginnt das Nachtentfalter-Symposium des Netzwerk Musikveranstaltende Halle e.V. im Lichthaus Halle. Darüber haben wir ja vorhin schon etwas mehr gehört. Zwischen Workshops, Gesprächen und Vorträgen steht die Frage im Vordergrund: Was braucht die Musikkultur in Halle für die Zukunft? Heute von 15 bis 21 Uhr und morgen von 11 bis 21 Uhr erwartet euch kostenfrei ein buntes Programm, bei dem ihr auch mit anderen AkteurInnen der Musikkulturszene in Halle vernetzt werden könnt und euch austauschen könnt. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage der Musikveranstalten Halle e.V. unter musikinhalle.de oder auf dem Instagram-Kanal der Musikveranstaltenden Halle. Und auch hier noch einmal der Hinweis: Am Samstag ab 19 Uhr macht die Redaktion Common Voices von Radio Korax Rabatz im Rabatz am Galgenberg 4 in Halle. Dann heißt es: Ran an die Open Decks. Von 19 bis 22 Uhr gibt es eine Open Deck Session zum selber DJen und von 22 bis 2 Uhr morgens gibt es noch Closing DJ Sets. Die Veranstaltung ist ein Safe Space für BIPOC und Menschen mit Migrationserfahrung. Rassismus, Sexismus, blöde Sprüche und Hate sind nicht erwünscht. Kommt gern vorbei ab 19 Uhr im Rabatz am Galgenberg 4 zu den Open Decks von Common Voices. Und in Leipzig, da feiert am Samstag um 16 Uhr ein kleines Wimmelabenteuer Premiere in der Halle 5 des Werk 2. In der Koproduktion mit dem Raum Hoch 3 werden die beliebten Wimmelbücher theatral für neugierige Menschen aufbereitet. Eine buntquirlige Landschaft, ein ebenso wie das Publikum neugieriger Detektiv erwarten euch und geheimnisvolle Melodien begleitet von einem Musiker. Morgen um 16 Uhr im Werk 2 in Leipzig die Premiere von Ein kleines Wimmelabenteuer. Und auch in Dresden gibt es etwas, nämlich am Samstag um 11 Uhr bietet Dresden Widersetzen eine Führung durch die Wanderausstellung Einige waren Nachbarn, Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand im Kulturpalast Dresden, Schlossstraße 2 an. Wie war der Holocaust möglich und welche Rolle spielte die Zivilgesellschaft? Diesen Fragen geht die Wanderausstellung des United States Holocaust Memorial Museum nach. Es wird vorab um eine Anmeldung gebeten unter info@dresden-widersetzen.de. Und ab nach Berlin geht es jetzt. Heute um 18.30 Uhr heißt es im Kiezhaus Agnes Reinhold in Berlin: Das Geld reicht nicht zum Leben, was können wir tun? Die Initiative Hände weg vom Wedding organisiert seit 2 Jahren eine Jobcenter-Sozialberatung im Kiezhaus und wirft gemeinsam mit dem Autor Christoph Wimmer einen Blick auf sein Buch Leben ganz unten und die Frage: Wie können wir unsere Lebensumstände kollektiv verbessern? Anschließend gibt es dazu dann noch eine Diskussion heute um 18.30 Uhr im Kiezhaus Reinhold in Berlin. Das Geld reicht nicht zum Leben, was können wir tun? Und dann noch etwas, was ich vorhin durch Zufall entdeckt habe noch. Und zwar am Montag findet von 18 bis 19 Uhr ein digitaler Kickoff statt zum Hochschulaktionstag 2026 zwischen 18 und 19 Uhr. Wenn ihr auch am Hochschulaktionstag euch mit eurem Campus beteiligen wollt im Jahr 2026, dann könnt ihr schauen auf die Seite hochschulaktionstag2026.de. Ja, und wir sind jetzt fast schon am Ende angekommen des Morgenmagazins der Freien Radios, aber es geht natürlich hier auch weiter. Auf Radio Korax erwartet euch der Süd-Nordfunk aus Print, mach mehr, IZ3W on Air. Mit dem Süd-Nordfunk sendet das IZ3W in einer monatlichen Magazinsendung Inhalte, Debatten und Stimmen aus dem globalen Süden. Und bei Radio Blau in Leipzig, da wird euch was präsentiert, nämlich Stein schleift Schere. Phony Chris und der namenswandelnde Mark führen euch unvorhersehbar durch den Kosmos verschiedener Musikrichtungen. Bei Coloradio Dresden holt euch gleich das Musiktaxi ab mit Lieblingsliedern der Coloradio-Menschen und ganz neuer Musik aus der Promo-Asservatenkammer. Das Rundfunkkombinat Sachsen bietet euch gleich Musik aus Sachsen und Radio Swupfort in Frankfurt-Oder läutet für euch die Magazine-Time ein und Radio Unerhört Marburg bringt euch mit der Sendung Parkinsongs, Rock, Blues und Folk der 60er bis 80er Jahre. Ja, ich bin Gunnar und verabschiede mich von euch mit dem Besten der frühen Nullerjahre und sage nice to hear you, goodbye. Habt ein schönes Wochenende. Hier sind Incubus mit Nice to Know You. tippen